Auslaufmodell Bankberater. Das Frühjahr 2019 war eine ereignisreiche Zeit für die deutsche Wirtschaftsordnung. Es gab einen Einschlag nach dem anderen. Die Auto- und Industriekonzerne, die Standortschließungen und massiven Stellenabbau ankündigten. Und dann, als besonderen Schlag ins Kontor, diese Nachricht, die kaum jemand außerhalb der Bankenbranche für möglich gehalten hatte. Deutsche Bank und Commerzbank, die beiden Schwergewichte des deutschen Bankensektors, kündigten an, über eine Fusion zu verhandeln. Die Nachricht, die sich wenig später wieder in Luft auflöste, sorgte für Aufsehen, weil diese Markennamen derart mit dem Selbstverständnis der deutschen Wirtschaftsgeschichte verknüpft sind, wie wenig andere. Sie barg auch sozialen Sprengstoff. Die Gewerkschaft Verdi warnte, der Abbau von Doppelstrukturen in der Verwaltung und die Filialschließungen, die diese Funktion mit sich bringen werden, würde bis zu 30.000 Arbeitsplätze kosten. Auch nun, ohne die Fusion, müssen beide Banken heftig sparen und Stellen abbauen. Die Hiobsbotschaften aus den beiden Großbanken waren nur das sichtbarste Symptom einer Entwicklung, die sich seit Jahren nach und nach im Bankensektor vollzieht und die nun eben bei den größten Spielern der Branche angekommen ist. Mit dem deutschen Bankensektor geht es abwärts. Die Finanzhäuser verlieren international zunehmend an Bedeutung und sind immer weniger wettbewerbsfähig. Dafür, dass beispielsweise die Deutsche Bank ins Wanken geraten ist, machen die meisten Beobachter der Branche vor allem Fehlentscheidungen des Managements verantwortlich, die nach der Weltwirtschaftskrise passierten. Dazu kamen aber offenbar Fehler der deutschen Politik. Zwar regulierte sie die Banken stärker, stattete sie aber gleichzeitig, anders als in den USA, nicht mit frischem Kapital aus, um sie wieder weltweit wettbewerbsfähig zu machen. Der Staat ließ die Banken mit ihren Problemen allein. Und das hatte die Folge, dass die weltweit relevanten, starken Akteure im Bankensektor heute ganz woanders sitzen. Die größten Banken kommen aus den USA und zunehmend aus Asien. Auch kleinere deutsche Banken machten in den vergangenen Jahren Fehler, gingen nicht mit der Zeit, mussten schließen oder wurden übernommen. In den vergangenen Jahren sind im Bankensektor deshalb mehr Arbeitsplätze verloren gegangen als in vielen anderen Branchen. Noch im Jahr 2003 verschaffte das Kreditgewerbe 750.000 Menschen im Land Jobs, steht in einer Statistik des Bankenverbandes. 15 Jahre später, also 2017, waren es nur noch 585.000. Ein rasanter Abfall. Warum die Zahl der Arbeitsplätze so deutlich zurückgegangen ist und nun noch weiter zurückgeht, liegt aber nicht nur in verschlafenen oder falschen Entscheidungen. Ein deutlich größerer Beschleuniger des Jobabbaus sind zwei Megatrends auf dem Arbeitsmarkt, dem deutschen ebenso wie dem fast aller anderen Länder, die wir uns im folgenden Kapitel näher ansehen werden, weil sie den Strukturwandel in fast allen Branchen bestimmen. Beide lassen sich im Bankgewerbe besser beobachten als in den meisten anderen Branchen. Automatisierung bedeutet, dass einfache Tätigkeiten von Maschinen, also Computern oder Robotern, günstiger erledigt wird als von Menschen. Im Bankgewerbe passiert das, indem Geldautomaten die Schalterangestellten ersetzen. Digitalisierung wiederum bedeutet, dass Geschäftsbeziehungen nicht mehr physisch erledigt werden müssen, vor Ort in einer Filiale etwa, sondern dass dies nun am Computer geschieht, per Internet. Auch das kann man im Bankengewerbe wunderbar sehen. Wer einen Kredit braucht, vergleicht die Angebote verschiedener Banken online und schließt oft ab, ohne während des gesamten Vorganges jemals mit einem Bankberater gesprochen zu haben. Beides hat Spuren in den Bilanzen und den Beschäftigungszahlen der deutschen Bankenlandschaft hinterlassen. Wobei der Rückgang der Arbeitsplätze durch die Automatisierung wohl unvermeidbar war, während die klassischen Banken bei der Digitalisierung Trends verschlafen haben. Es traten neue Firmen auf den Markt, Start-ups wie zum Beispiel die Direktbank N26, die sich auf Bankgeschäfte per Smartphone spezialisiert hat. Ein sogenanntes disruptives Geschäftsmodell nennt man so etwas, ein Geschäftsmodell, das die bisher etablierten Strukturen, das haben wir doch immer so gemacht, auf die Probe stellt. Die meisten klassischen Banken haben, wie in der Sparkassenwerbung, in der die Altherrenrunde die jungen Kollegen mit ihren frischen Ideen mit dem Spruch abkanzelt, wir werben doch lieber mit Fähnchen, die sich wandelnde Bedürfnisse der Generation Internet komplett verschlafen. N26 und andere mutige Firmen haben ihnen das Wasser abgegraben. Das bedeutet allerdings nicht, dass auch all die Arbeitsplätze, die bei klassischen Banken und Sparkassen wegfallen, jetzt zu diesen Start-ups wandern. Wäre es so, hätten wir kein Standortproblem. Bei den N26 dieser Welt gibt es viel zu wenige Arbeitsplätze, um all die überflüssig gewordenen Bankberater zu versorgen. Mit demselben Problem, dem verschlafenen Strukturwandel, kämpfen übrigens auch die Versicherer. Viel zu lange haben die etablierten Firmen darauf gehofft und gesetzt, ein Kunde wolle unbedingt einen persönlichen Kontakt, einen Beratungstermin beim Versicherungsmakler. Dass das nicht stimmt, beweist der Erfolg von Vergleichs- und Vermittlungsportalen wie check24.de oder Verivox. Die Folge von Automatisierung, Digitalisierung und verschlafenen Trends: Von Jahr zu Jahr sinkt die Zahl der Beschäftigten, auch in der Versicherungsbranche. Zuletzt arbeiteten noch rund 200.000 Menschen in diesem Sektor.